1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht gibt es bei uns eine Themensendung, wie immer mittwochs. Und das Thema heute Nacht heißt Glücksmenschen. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ganz großes Glück hatten in ihrem Leben oder vielleicht sogar gerade in einer großen Glücksphase sind. Zum Beispiel, weil sie im Lotto gewonnen haben oder weil sie ein schlimmes Unglück überstanden haben oder eine sehr schwere Erkrankung gut und glücklich überstanden haben oder vielleicht eine große Krise hinter sich gelassen haben oder weil sie nach vielleicht sehr, sehr langem Suchen die ganz große Liebe gefunden haben. Also wie auch immer, wenn ihr ein Glücksmensch seid oder euch so empfindet, und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, ich freue mich drüber, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf die erste Anruferin, das ist Nike und die ist 26. Guten Morgen, Nike. Hi, Domian. Hallo, Nike. Ein Glücksmensch, darf ich das zu dir sagen? Ja, eigentlich schon. Okay, dann erzähl mal, was ist das große Glück in deinem Leben? Also es geht um meinen Sohn, der ist jetzt 3,5. Und hat das Down-Syndrom. Ja. Viele werden jetzt sicher denken, okay, was ist daran Glück? Aber ich muss dazu sagen, ich hatte vorher, also zu seinem Erzeuger, eine ganz, ganz schwere Beziehung, und wo ich auch erkrankt bin und dann unter Angststörungen litt und starken Depressionen. Mhm. Zu der schlimmsten Zeit konnte ich noch nicht mal mehr alleine vor die Tür gehen. Oh, und wie lange warst du denn mit dem zusammen? 3 Jahre ungefähr. Mhm. Und ich habe mich dann damals in stationäre Behandlung begeben, die mir auch sehr gut getan hat und mir da schon geraten wurde, mich von ihm zu trennen. Mhm. Wollte das damals aber irgendwie dann doch noch nicht, weil es irgendwie doch dann auch so eine Abhängigkeit war. Ich bin damals wegen ihm nach Hamburg gezogen, kannte dann niemanden und war halt alles eine sehr schwierige Situation irgendwie. Mhm. War dann 1 Jahr in ambulanter Therapie. Mhm. Und es wurde immer besser. Ich war auch schon dabei, mich von ihm zu lösen und mich eigentlich zu trennen, ja, als ich dann plötzlich schwanger wurde. Wurdest du plötzlich schwanger? Ja. Oder war es schon doch irgendein Wunsch, war der Wunsch doch irgendwie da? Also vorher war der Wunsch da gewesen, aber nicht mehr in der Situation eigentlich. Das war dann erstmal so ein bisschen hoppla. Mhm. Also nicht mehr wirklich geplant eigentlich. Mhm. Und wir hatten uns dann doch nochmal zusammengerauft, beziehungsweise ich habe gesagt, okay, ich gebe ihm nochmal die Chance, weil er hatte sich total gefreut, er hatte geheult und meinte, er will jetzt alles besser machen. Und ja, und wie Frau manchmal so ist, hat sie das natürlich dann irgendwie auch ein bisschen geglaubt und die Hoffnung gehabt, so, ne? Ja. Und letztendlich war das aber dann doch nicht der Fall gewesen. Ich habe im ich habe dann im 4. oder 5. Monat ungefähr, konnte ich dann mit meiner Therapie aufhören, mit der ambulanten, eben aufgrund der Schwangerschaft, weil die mir so geholfen hat, dabei meine Angststörungen zu überwinden und auch die Depressionen. Wie lange warst du denn dann noch mit dem Erzeuger des Kindes, mit dem Vater des Kindes zusammen? Meinst du jetzt, wo ich schwanger wurde, oder? Also die Schwangerschaft über waren wir noch zusammen. So meinte ich das, ja. Genau. Und warum habt ihr euch dann getrennt? Weil er mir damals fremdgegangen ist und er, wie gesagt, sein Leben nicht geändert hat. Er war kriminell, er war Alkoholiker, hat Drogen genommen und wir hatten die Diagnose, wie gesagt, schon in der Schwangerschaft bekommen. Er hatte mir damals den Abbruch eingeredet, er möchte das nicht. Ach so. Und wir würden das nicht packen. Und ach so, das heißt, er wollte das Kind auch gar nicht mit dieser Behinderung? Nee. Wollte er irgendwie nicht. Das war eine klare Ansage von ihm. Ja. Ja. Und ich habe mich aber letztendlich für Jerry entschieden und habe gesagt, das ist mein Kind und den werde ich nicht weggeben. Natürlich war es ein Riesenschock, das will ich gar nicht unterreden irgendwie. Ich habe 2 Wochen Dauer geheult und weiß auch gar nicht sicher war, ob er es überhaupt überlebt, weil auch der Herzfehler da war und ja, aber letztendlich hat es überlebt. Nur ist er 3,5 Jahre alt? Genau, er ist jetzt 3,5 Jahre alt. Wir haben schon vieles, viel auch durchlebt und überstanden. Ja. Aber er ist einfach mein größtes Glück überhaupt. Weil er eben, wie gesagt, durch ihn, ich habe durch ihn geschafft, mich von diesem Mann zu lösen. Du bist aus deiner seelischen Erkrankung rausgekommen. Du hast dich von dem Mann gelöst, mit dem du da letztendlich nicht glücklich warst. Genau. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden eigentlich. Kümmert er sich zumindest noch ein bisschen um das Kind? Gar nicht mehr. Nein. War das denn damals vielleicht auch ein Grund, dass du Schluss gemacht hast, unter vielen anderen Gründen, dass er dieses Kind abtreiben wollte? Ja, auch, klar. Weil das Kind eben diese zu erwartende Behinderung hat. Genau. Ja. Und ich wusste einfach, er wird sein Leben nicht ändern. Und ich denke, Kinder brauchen ein stabiles soziales Umfeld. Kinder mit dem Down-Syndrom noch viel mehr. Mhm, natürlich. Oder allgemein mit Behinderungen viel mehr. Und da habe ich gesagt, das heißt, der fragt nie mal nach, wie geht's dem Kleinen, wie ist der Stand der Dinge, gar nichts. Über 1000 Ecken. Ah ja. Aber er würde niemals auf die Idee kommen, bei mir anzurufen. Ich habe ihm ein paar Mal die Chance gegeben, Jeremy auch zu sehen. Aber du klingst jetzt auch so, als hättest du damit abgeschlossen. Du bist da auch gar nicht traurig und bist froh, dass das alles so jetzt ist, wie es ist. Zahlt er für das Kind? Auch nicht. Nee. Und das willst du auch nicht einklagen? Doch, das läuft. Aber er war untergetaucht. Das Jugendamt hat ihn die ganze Zeit gesucht. Und ach, das auch noch. Wir sind jetzt gerade von Hamburg wieder zu meiner Familie gezogen, nach Wetzlar. Und Wie haben denn, also dann ist wirklich nicht viel mit dem los. Was du jetzt alles erzählt hast, gebe ich dir recht in deiner anfangs formulierten Beurteilung. Ja. Wie hat denn eigentlich so dein näheres Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ja, ich bin schwanger, aber mein Kind wird mit einer Behinderung auf die Welt kommen? Also meine Familie hat total positiv reagiert. Also die haben alle gesagt, wir packen das, einen Abbruch würdest du selig auch gar nicht überstehen und das Down-Syndrom ist kein Grund zum Abtreiben. Mhm. Und überhaupt nicht. Ich kann dir wirklich auch bestätigen, dass ich hier schon viele Anrufe hatte, die auch Kinder mit dem Down-Syndrom hatten und die mir die tollsten und schönsten und rührendsten Sachen hier erzählt haben. Genau. Ja. Das sind einfach so tolle Menschen. Also, ein Glückskind ist der Kleine und du bist auch sehr glücklich, weil der Kleine da ist und alles jetzt gut ist und ihr zwar gemeinsam eine ganze Menge durchstehen müsst und durchziehen müsst, aber ihr seid glücklich. Genau. Sehr schön. Nike, dann danke ich für deinen Anruf und wünsche dir und dem Kleinen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, mein Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Glücksmenschen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sehr viel Glück haben oder die glücklich sind, aus welchen Gründen auch immer. Weil sie vielleicht gesund geworden sind, weil sie im Lotto gewonnen haben, weil sie vielleicht einen tollen Job, vielleicht habt ihr einen ganz tollen Job gekriegt, von dem ihr immer geträumt habt. Oder vielleicht habt ihr eure ganz große Liebe, vielleicht nach ganz vielen Jahren der Trennung, die erste große Liebe nochmal entdeckt und jetzt funkt es richtig. Also was auch immer. Wenn ihr glücklich seid oder vielleicht mal sehr glücklich wart, dann meldet euch unter der Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist John und John ist 28. Hallo John. Hallo. Hallo John. Hallo. Weswegen bist du glücklich? Oh, ich bin glücklich, weil ich eventuell auch tot sein könnte. Oh, das klingt aber krass. Was ist passiert? Ja, passiert ist, ich bin krank geworden. Also 83. Und vor 10 Jahren oder als du 10 Jahre alt warst? War 83 war das. Als du 10 Jahre warst? Ja, 93, Entschuldigung. Also vor 10 Jahren? Ja. Nee, 93? 93 bin ich krank geworden, mit 10 Jahren. Okay, alles klar. Gut. Und zwar war das ein Tumor. Die Ärzte haben gesagt, der ist gutartig, also operabel. Ja, wo war der Tumor? Der war anfangs in meiner rechten Nasennebenhöhle. Ja. Wuchs dann weiter in die Augenhöhle. Hat dadurch dann mein rechtes Auge 3 Zentimeter vorgedrückt. wodurch dann die ganze Erkrankung auch offensichtlich wurde. Ach so, als Kind hattest du in der Anfangsphase gar keine Schmerzen, du hattest es gar nicht bemerkt. Ich hatte die ganze Krankheit über keine Schmerzen. Und durch den Druck aus Auge ist es rausgekommen? Dadurch, dass das Auge eben aus der Augenhöhle rausgedrückt wurde, wurde es eben offensichtlich. Da konnte man es sogar richtig sehen. Genau. Ja. Und dann? Ja, der Augenarzt hat mich in die Augenklinik verwiesen. Mhm. Dort haben sie ein, ich spreche immer ins Culture ab, dort haben sie dann durch eine, wie heißt das, Ultraschall, mhm. haben sie festgestellt, dass da eben ein Tumor ranwächst. Ja. Und ja, im April 93 gab es dann die erste Operation. Ja. Damals hieß es anfangs noch Operation erfolgreich, alles weg. Was? Wie hat man das gemacht? Man musste doch dann das, ja, man musste im Gesicht doch dann operieren. Ja, man hat, man ist durch meine Mundhöhle irgendwie da hochgekommen. Ah ja. In die Nasennebenhöhle. Ja. Ich kann das jetzt, sind 18 Jahre her, kann ich jetzt nicht mal ganz wiedergeben. Ja, klar. Und dann hat man gedacht, die erste Operation sei erfolgreich verlaufen? Dann hat meine Mutter erzählt, die Operation wäre erfolgreich verlaufen. Mhm. Hatte allerdings auch schon vorsorglich mir einen Termin 3 Monate später für eine Nachuntersuchung gegeben. Das macht man ja auch bei so schweren Erkrankungen. Genau. Mhm. Und dabei ist dann herausgekommen, dass der Tumor nicht ganz weg war und fast auf dieselbe Größe nachgewachsen ist. Ach du lieber Gott, innerhalb von 3 Monaten? Innerhalb von 3 Monaten, genau. Wir erinnern uns nochmal, wir unterstreichen nochmal, du warst 10 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Nochmal operiert? Es gab noch eine Operation. Diesmal hat man ebenfalls durch den Mund. Allerdings hat man eine kleine Narbe vor dem Kiefer gemacht. Mhm. Ich kann heute allerdings sagen, dass ich davon auch nichts mehr spüre, von der Narbe. Ja. Und ist die Operation dann auch zunächst? Die Operation ist der Angabe eben nach auch wieder gut verlaufen. Mhm. Ich hoffe, das war die letzte Operation. War leider nicht die letzte Operation. Wie viele Operationen kamen denn noch? Danach gab es noch einen Operationstermin im Januar. War ich immer noch 10 Jahre alt. Ja. Allerdings musste der OP-Termin dann abgesagt werden, weil ich Januar, Winter Erkältung. Mhm. Und bei Erkältung machen sie keine Operationen. Also das heißt, nach der zweiten Operation war der Tumor nochmal gewachsen. Er ist nochmal weiter gewachsen. Und du bist ein drittes Mal operiert worden? Sollte im Januar dann ein drittes Mal operiert werden. Da war der Tumor schon in den Gehirnraum reingewachsen. Mhm. Also das kam noch dazu. Also der Tumor war, wie gesagt, gutartig, allerdings schnell wachsend mhm. und aggressiv. Ist denn diese dritte Operation dann sehr gut verlaufen? Ja, also dadurch, dass ich im Januar dann krank wurde, musste die Operation gecancelt werden. Na gut, aber die gab es ja dann später. Ja, die gab es dann im Mai, mhm. kurz vor meinem 11. Geburtstag. Und war es eben ganz kritisch, weil der Tumor da nicht nur in meinen Gehirnraum reingewachsen ist, sondern auch sehr viel Raum beansprucht hatte. Ja. Wie hat man denn das diesmal operiert? Auch wieder durch den Mund oder? Nein, diesmal wurde ich in die Neurochirurgie eingeliefert, ja. Weil es eben auch um Gehirnbereich ging. Also das wurde dann von oben operiert, mal so salopp ausgedrückt. Ich hab heute eine, also wenn ich eine Glatze hätte, hätte ich jetzt eine sichtbare Narbe von Ohr zu Ohr. Ach so, ja. Und, sag mal, John, das hast du alles mitgemacht als kleiner Junge mit 10 Jahren. Das heißt, du bist dem Tod dreimal von der Schippe gesprungen. Jetzt bist du 28 Jahre alt. Ist denn seitdem alles gut verlaufen? Ja, das war in dieser Krankheit war das tatsächlich die letzte Operation. Mhm. Der Tumor wurde dadurch, dass wir diesmal durch den Schädel durch sind, auch wirklich komplett entnommen werden können. Hast du aufgrund dieser Tumorerkrankung irgendwelche Folgenachwirkungen? Kannst du irgendwie schlechter gehen? Kannst du dich schlechter konzentrieren? Ja, oder gibt es irgendwas, was noch nachwirkt? Das ist auch ein Grund, warum ich eben sehr glücklich bin, weil während der Krankheit hatte ich keine, also vielleicht dadurch, dass der Tumor gegen mein Gehirn gedrückt hat, vielleicht Konzentrationsschwächen, aber ansonsten nichts. Und das ist heute auch alles gut? Seitdem, es gab einige, die haben mir nahegelegt, aufgrund der Geschichte eben mal zu versuchen, einen Behindertenausweis beantragen, aber hast du nicht. Ich kann vollkommen am Leben teilnehmen. Ich kann. Bist auch voll konzentrationsfähig? Ja, ja. Bis auch, dass ich ein bisschen Probleme habe, eben am Telefon zu reden. Ja, ja, okay, das ist aber auch verständlich, wenn man so eine schwere Sache hat. Das ist nicht schlimm. Ja. Was machst du beruflich heute? Beruflich bin ich zurzeit leider arbeitslos. Mhm. Hast du was gelernt? Ja, ich bin Koch. Du bist Koch? Ja, ja, ich liebe es zu kochen. Und Sag mal, John, wie hast du das in Erinnerung? War dir damals als Zehnjähriger klar, dass du fast tot bist oder fast gestorben wärst? Ja, das kam nach und nach. Mhm. So mit 10, da wird man ja auch noch nicht so mit den Ärzten konfrontiert. Ja. Die Ärzte haben eben oft mit meiner Mutter gesprochen. Mhm. Und die hat mir eben, als ich alt genug war, um das alles zu verstehen, eben auch nahegebracht. Ja. Hast du denn diese Zeit, wenn du dann diese Zeit so... Die Zeit kann ich mich noch sehr gut erinnern. Genau, wenn du daran dich erinnerst. Was für ein Gefühl kommt da im ersten Moment in dir auf? Ist es Angst? Zum Beispiel? Nein. Nein? Ja, nein. Du kannst nicht sagen, was für ein Gefühl du hast in der Erinnerung, hauptsächlich. Ja, also Gefühl schlecht, also ich sage immer, ich bin ein Mann, wir können unsere Gefühle schlecht ausdrücken. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man... Ja, ist für mich natürlich eine dunkle Zeit. Mhm. Was die Erinnerung angeht, weil mein Vater hat zu der Zeit auch mit Alkohol angefangen, es wurde exzessiv bei ihm und er hat meine Krankheit auch noch für den Alkoholismus als Ausrede benutzt und Freundschaften gingen dadurch kaputt und alles. Mhm. Sehr, sehr schwierige Zeit damals. Ja, aber du würdest, obwohl das jetzt schon so lange zurückliegt, würdest du immer noch sagen, ich bin ein Glückspilz und ein Glücksmensch. Ich bin Glückspilz, weil ich bin noch im Leben, ja. Ja. John, ich danke dir, dass du angerufen hast. Und du musst ja gar keinen Gedanken machen, dass das mit dem Sprechen am Telefon nicht so funktioniert. Ich fand, das war sehr gut und du hast es sehr gut erklärt alles. Wünsche dir von Herzen weiterhin alles Gute. War der Vorteil, ich kann deine Reaktion ja... Bildschirm sehen. Genau, ganz genau. Und da wünsche ich dir auch bald einen Job, damit du wieder schön kochen kannst, was dir ja so viel Spaß macht. Ja, das mache ich ehrenamtlich in der Gemeinde jetzt für. Ach so, das ist natürlich auch ganz gut. Ja. Alles Gute und danke für den Anruf, John. Gerne. Tschüss. Ciao. So, und gleich geht's weiter mit Antje. Antje ist 51. Guten Morgen, Antje. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Antje. Du klingst von der Stimme schon so wie eine glückliche Frau. Kann das sein? Ja, ich bin... Ja, es geht mir einfach so wahnsinnig gut. Das Erzähl war mal. So ein schönes Erlebnis. Ich habe nach 46 Jahren meinen Bruder besucht. Nach 46 Jahren? Ja. Deinen Bruder besucht. Wo ist denn der Bruder? In Australien. Warum ist er so lange schon weg? Naja, wie es früher so war, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Mhm. Sind auch nicht besonders gut mit sich umgegangen. Meine Mutter hat meinen Bruder genommen. Ich bin bei meinem Vater aufgewachsen. Aha. Und meine Mutter ist dann auf die Idee gekommen, halt neues Leben anzufangen, alles hinter sich zu lassen und hat dann eine Schiffsreise gebucht, 6 Wochen. Und dann sind die per Schiff nach Australien ausgewandert. Hattest du denn überhaupt noch eine Erinnerung an deinen Bruder? Ganz wenig. Also ich habe mehr Erinnerungen als er an mich. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Und dann wart ihr 46 Jahre getrennt. Ja, nur brieflicher Kontakt und Mail-Kontakt und was weiß ich, in den 46 Jahren vielleicht dreimal telefoniert. Dreimal nur telefoniert? Mhm. Und wann hast du ihn gesehen? Ich bin gerade eine Woche wieder zurück. Ach, das ist ja noch ganz frisch alles. Du lieber Himmel, gerade aus Australien zurück. Wo lebt er denn in Australien? In Bega, das ist so Nordwest-Südküste runter Richtung Melbourne. Ja. Mhm. Und der Ort heißt genau Bega. Mhm. Mhm. So, wie war denn das Zusammentreffen mit ihm? Also die ersten 2 Stunden war ich ein bisschen verhalten. Mhm. Ja, überhaupt nicht. Er war kurz vorm Weinen. Und nach 2 Stunden war das eigentlich so, als wenn ich ihn erst so vor ein paar Wochen gesehen hätte. Wie habt ihr, wie sprecht ihr denn? Ich vermute, dass er kein Deutsch kann. Doch, er kann doch perfekt Deutsch. Ach so, wie praktisch. Doch, kann doch perfekt Deutsch und singt Freddy Quinn wieder. Unglaublich, die Erinnerung an Deutschland. Das ist unglaublich. Er singt Freddy Quinn Lieder, das ist ja süß. Ja. Das ist ja putzig. Hat er eine Familie? Ja, verheiratet, 4 Kinder und ein Enkelsohn schon. Aber ich frage mich, du bist ja nun auch schon 51, mhm. Dass du nicht schon früher mal auf die Idee gekommen bist, da runterzufahren oder dass er nach Deutschland gekommen wäre. Naja, der Flug ist unheimlich teuer. Ja, schon, stimmt, mhm. Klar. Ja, ja. Und wenn die so 4 Kinder mal eben... Ja, das stimmt schon. Das ist schon eine Großfamilie, finde ja. Oder? Also, ich finde das... Ja, was? Das ist eine Großfamilie jetzt, oder was? Ja, 4 Kinder. Ja, klar. Wie lange warst du jetzt bei ihm? Ich war nicht lange dort, nur 3 Wochen. Naja, gut, immerhin. Das ist schon ganz schön. Ja, naja, es ist ein Zug von 37 Stunden. Ein Zug von 37 Stunden? Flug. Flug, genau, ja. Ja. Okay, beim Zug geht's ja schlecht. Ja. Ja, Wahnsinn, ne? Als wäre er schon immer so an deiner Seite gewesen. Ja, wir haben dann in der Küche zusammengestanden, ein bisschen Rotwein getrunken, haben zusammen gekocht. Mhm. Fantastischer Koch und ich bin ja auch nicht gerade schlecht im Kochen. Seit 3 Jahren übe ich ja, wie nichts Gutes in sämtlichen Kochbüchern, suche ich Rezepte und koche. Also das war total schön, total vertraut und dieser Einblick in diese Familie, keiner hat sich verstellt, jeder hat so seine Sachen gemacht, es war einfach nur schön. Du wart ja schon ganz klein bisschen vertraut miteinander durch die Briefe und die, nun gut, es waren wenige Telefonate, aber immerhin, es war nicht so absolut fremd war es nicht. Nein, man hat ja auch Fotos gesehen. Und genau, ganz genau. Ihr habt sicher auch viel über eure Eltern gesprochen. Naja, das Komische war, irgendwann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, gleich rufe ich unsere Mutter an. Die ist ja hier so präsent, aber das wollte er nicht. Also er hat keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter, ich auch nicht. Und wo lebt die Mutter heute? Die lebt auch noch in Australien, 1000 Kilometer allerdings entfernt. Das ist ja ein Riesenkontinent. Hat die sich denn nie um dich gekümmert in all den Jahren? Mal gefragt, mal geschrieben? Nö. Nie? Nö. Also wie gesagt, bis ich anschließend 5 Jahre alt war, dann ist sie ja weggegangen und da habe ich sie nie wieder gesehen, nein. Hättest du sie jetzt gerne auch getroffen in Australien? Also ich habe es ja versucht, eine Aufarbeitung mit ihr per Briefkontakt und die stellt sich halt, das null Reflexion. Sie weigert sich, bei meinem Bruder auch. Ich meine, der ist 20 Mal in Australien mit ihr umgezogen. Ich finde, das ist eine Leistung. Ja. Also Schulwechsel, Freunde finden und gerade in der Pubertät. Also die Mutter konntest du nicht wiederfinden, aber dafür hast du den Bruder wiedergefunden, das kann man so sagen. Ne? Ja. Lebt euer Vater denn noch? Wir haben 2 verschiedene Väter. Ach so. Ja, wirklich eine Familiengeschichte. Eine komplizierte Familiengeschichte. Ja, genau. Ich habe mal versucht, einen Stammbaum zu erschaffen, aber es ist eigentlich unmöglich. Mhm. Wie wird es jetzt weitergehen? Jetzt seid ihr euch sehr nahe gekommen. Wie plant ihr die Zukunft? Also ich werde auf jeden Fall in 3 Jahren nochmal rüberfliegen. Mhm. Er könnte ja auch mal nach Deutschland kommen. Ja, habe ich auch gesagt. Aber er meinte, er müsste mindestens 20.000 dann haben, weil dann würden die halt zu dritt kommen. Ach, die wollen alle kommen, klar, verständlich, ja. Mhm. Also er zieht seinen Enkel groß und er ist 5 Jahre alt, den müsste er dann mitnehmen. Und das ist ja für so einen 5-Jährigen eine Wahnsinnsstrapaz. Was es alles für Geschichten gibt. Ja, aber die ist doch wirklich schön. Die ist wirklich schön und ich beglückwünsche dich zu deinem neuen Bruder. Ganz neu nicht, aber immerhin zu der neuen Beziehung. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kommuniziert ihr jetzt auch intensiver noch über Mails oder... Ich habe sogar eine Webcam jetzt. Siehst du, dann kann man ja wunderbar telefonieren. Weil ich geweigert habe. Antje, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Dir auch und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema Glücksmenschen. Peter ist hier, Peter ist 43. Guten Morgen, Peter. Ja, hallo Domian, guten Morgen. Peter, warum bist du ein Glücksmensch? Ich fühle mich als Glücksmensch, weil ich habe nach 11 Jahren Dialyse eine erfolgreiche Nierentransplantation hinter mir. Ah. Ja, ich war zwar von klein auf schon krank, es hat sich also, ich wusste, dass ich irgendwann an die dass ich dialysepflichtig werde. Mhm. Ja, und mit 32 hat es mich dann eben erwischt. Und wie gesagt, ich hatte 11 Jahre Dialyse hinter mir, hatte mich so ein bisschen zurückgezogen. Naja, man will ja keine Verantwortung mehr übernehmen und keinen Kompromiss mehr eingehen. Mhm. Hatte ich mich also, wie gesagt, zurückgezogen. Und habe in der Transplantationsklinik während des Aufenthalts danach zur Beobachtung, habe ich mich verliebt in meine Bettnachbarin von der Dialyse. Nicht nur eine neue Niere, sondern eine neue Frau auch noch. Richtig. Das ist ja toll. Ich muss also dazu sagen, so, das ist also ein Zimmer, da sind mehrere Betten und man hat also Kontakt miteinander, offenen Kontakt. Ja. Guten Morgen und guten Weg, man so andächtig genickt, ja, hallo, und das war es auch soweit. Und dann, wie gesagt, bei dem Aufenthalt, sie ist also 14 Tage nach mir transplantiert worden durch einen glücklichen Umstand. Mhm. Und dann aus der Aufbruchstimmung heraus habe ich dann mich mit ihr so ein bisschen beschäftigt und so weiter und so fort. Und sie hatte auch Ambitionen. Ja, und dann haben wir uns da halt eben das ja doch angefangen. Das heißt, ihr seid jetzt zusammen? Wir sind zusammen. Wann genau war die Transplantation? Ich bin jetzt genau am 20.10. vor einem Jahr transplantiert worden. Also ich habe jetzt 1 Jahr, 2 Wochen. Verstehe. Und sie hatte gestern 1-Jähriges. Und ihr wohnt zusammen, wolltest du sagen. Richtig. Wie geht es dir jetzt rein körperlich erstmal nach dieser Transplantation, nach einem Jahr transplantiert zu sein? Also klar, natürlich anfänglich einige Komplikationen, kleine Infektionen und so weiter und so fort. Die habe ich aber eigentlich relativ gut überstanden. Mhm. Und gesundheitlich geht's mir also wunderbar. Und deine Freundin auch? Ja, auch immer wieder mal kleine Geschichten, die sind aber nicht weiter erwähnenswert. Also wir sagen beide, es hat sich gelohnt. Das ist ja wirklich eine wahnsinnige Fügung. Da haben zwei Menschen so eine schwere Erkrankung, werden nicht gleichzeitig, aber in ähnlicher Zeit Folge transplantiert und finden sich dann auch noch. Das ist ja doll. Ja, richtig. Man sagt es immer so, 11 Jahre Dialyse, das ist ja schon eine sehr schwere Geschichte. Wie viel Mal in der Woche musstest du dahin? Ja, das übliche halt, ne? 3-mal in der Woche, ne? Ja, das sagt ihr immer so, die ihr das so als Alltag erlebt. Das finde ich schon heftig. 3-mal in der Woche, wie viele Stunden? 3-mal in der Woche, ja, und es ist unterschiedlich zwischen 4 und 6 Stunden halt, ne? 3-mal in der Woche. Machen liegt man dann da und dann wird das ganze Blut quasi. Ja, ist unterschiedlich. Man hat es also bequem. Es gibt also Stationen, die haben Betten, richtige Betten, mhm, bequeme Betten, die man auch elektrisch überall verstellen kann. Mhm. Einige Kliniken haben dann so Liegestühle, die auch relativ bequem sind. Man hat allen Komfort mit Fernsehen, Radio, Getränke bekommt man gereicht, mhm, ein kleines Snack, je nachdem, wo man in welchem Zentrum man betreut wird. Dennoch, es ist natürlich kein Kuraufenthalt, sondern es ist ein Teil einer sehr schweren Erkrankung. Und die Dialyse hat ja auch ihre kleinen Nebeneffekte. Ne? Zum Beispiel? Kreislaufabsacker, ja, hat man durch den Flüssigkeitsverlust. Die Flüssigkeit wird ja entzogen, mhm, da man ja praktisch nicht mehr urinieren kann. Muss ja die Flüssigkeit, die man zu sich nimmt, die man trinkt, irgendwie wieder raus. Mhm. Und das wirkt sich natürlich auf den Blutdruck aus. Und einige Leute, die reagieren da ganz empfindlich drauf. Das heißt, in den Zeiten, also in den Zwischenzeiten, während zwischen den Dialysezeiten, darf man als Dialysepatient auch gar nicht so viel trinken. Nö, manche haben halt eben Trinkmengeneinschränkungen. Die sich also nicht diszipliniert daran halten oder so, die sich ernährungsbedingt natürlich fehlverhalten, mhm, zu salzig essen und dann natürlich dementsprechend Durst haben, dann, ja, trinken die natürlich mehr und die haben natürlich die Probleme. Und man darf nicht trinken, weil man nicht zur Toilette kann. Weil die Niere eben nicht arbeitet. Richtig. Man schwitzt zwar auch, aber wenn man natürlich mehr trinkt und so weiter und so fort, über die Haut kann natürlich nicht ganz so viel Flüssigkeit abgegeben werden. Mhm. Es sammelt sich halt eben Flüssigkeit an im Körper. Ja. Ne? Wie hast du es in 11 Jahren gemacht? Man ist doch dann auch sehr gebunden an den Ort, in dem man lebt. Konntest du mal in Urlaub fahren? Das ist richtig. Es ist heutzutage so, also in Deutschland ganz besonders und im westeuropäischen Raum auch, dass es eigentlich überall in greifbarer Nähe eine Dialysestation gibt. Die muss man dann halt eben kontaktieren oder über das Zentrum halt eben anfragen. Die kontaktieren dann die Zentren und man kann dann dort eine sogenannte Urlaubs- oder Gastdialyse durchführen. Aber hat man da nicht immer Angst, es könnte ein Anruf kommen zur Transplantation? Ja gut, das ist natürlich immer im Hintergrund. Ne? Also dieses Damoklesschwert, das hat man immer über einem. Ne? Also Angst einerseits, dass man dann irgendwie nicht erreichbar ist. Eine Freude natürlich auch, dass man dann eine Spenderniere bekommt. Ja, also ein Bettnachbar von mir, der hatte das leider so, der war zweimal in der Türkei und den waren sie zweimal in der Türkei versucht zu erreichen. Ach du Gott. Und musste die Transplantation verschoben werden. Es ist also eigentlich so, dass man sich da am Transplantationszentrum dann halt eben an- oder abmeldet. Je nachdem, wenn ich in Urlaub fahre, melde ich mich dann eben für 2-3 Wochen ab. Mhm. Und wenn ich wieder da bin, rufe ich an, ich bin wieder da und gut. Ne? Was hast du beruflich gemacht in all den Jahren? Ich war Kraftfahrer. Kraftfahrer? Das konntest du ausüben, diesen Beruf? Natürlich nicht, weil durch die Dialysezeiten ging das natürlich nicht. Wir haben damals versucht, mit einer Umschulung, als das anfing und ich also noch relativ fit und auch geistig auf der Höhe war, weil eine Dialyse mit der Zeit über mehrere Jahre lässt natürlich auch die geistige Leistungsfähigkeit natürlich nach. Ist das so? Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, doch, durch diese, ja, eine Dialyse ist ja keine hundertprozentige Sache. Es ist eigentlich nur eine Notlösung. Eine schleichende Vergichtung findet trotzdem noch statt. Also das schlägt sich auf das Gehirn, auf die Denkfähigkeit, ja, Konzentrationsfähigkeit und so weiter Konzentrationsfähigkeit, nieder. Merkfähigkeit und so weiter und so fort, das lässt alles nach. Dann hast du eine Umschulung gemacht? Dann habe ich eine Umschulung gemacht, richtig, das war im IT-Bereich. Mhm. Hat sich aber leider mit der Erkrankung, leider ließ sich schlecht was einrichten, weil viele Betriebe mit Schwerbehinderungen und die Dialysezeiten, wenn man das dann dreimal die Woche, natürlich, 5 Stunden, ja, ne, war leider zu der Zeit nichts zu bekommen. Und wie ist es heute? Kannst du heute einem Beruf wieder nachgehen? Ich bin eigentlich im Grunde genommen wieder voll einsetzbar. Ich bin zwar noch berentet, weil als Dialysepflichtiger hat man die Möglichkeit, eine Rente zu beantragen, wegen der Erwerbsunfähigkeit, aber ich fühle mich eigentlich so weit fit, dass ich wieder voll einsteigen könnte. Ne? Wenn man nach 11 Jahren dann endlich diese Niere bekommen hat, oder dieses Organ, auf das man so lange gewartet hat, bekommen hat, empfindet man das dann sofort danach als so eine wahnsinnige Erleichterung und eben auch als ein sehr großes Glück? Also ich hatte am Anfang sehr viele Bedenken. Ne? Also das ganze Leben krampelt sich ja praktisch um. Mhm. Ich kann wieder essen und trinken, so fängt es schon mal an. Mhm. Ich kann wieder zur Toilette gehen, das ist natürlich auch was ganz Neues. Früher war ich der beste Beifahrer, den es gibt, weil ich brauche nicht zur Toilette. Ja. Kurze Zwischenfrage mal. Kann man überhaupt nicht auf Toilette gehen vorher? Also, tröpfelt's mal so ein bisschen. Es ist so, dass an der Maschine leider die im Laufe der Zeit halt eben bei vielen Leuten die Niere ganz ihren Dienst einstellt. Ach so. Also was die Entwässerung anbelangt. Also es tropft auch nicht. Es ist gar nichts. Es kommt gar nichts. Wenn es tropft, dann bin ich also schon stark überwässert. Also dann wird's allerhöchste Eisenbahn. Verstehe. Dann habe ich also mal Probleme gehabt, dass ich dann halt eben ein paar Tröpfelchen den müsste ich aber würgen. Ja. Ne, so, das hat sich alles verändert nach der Transplantation. Richtig. Du konntest wieder richtig zur Toilette gehen und richtig Pipi machen. Ich konnte zur Toilette, ich konnte wieder Pipi machen. Ich hatte auch keine Trinkmengenbeschränkung. Ich konnte aber praktisch wieder so voll zuschlagen. Mhm. Ne. Also die Frage war jetzt, ist es ein Glücksgefühl und eine große Erleichterung? Oder wie würdest du sagen, nach die ersten Monate nach der Transplantation? Auf jeden Fall, wenn ich jetzt die letzten 12 Monate mal so Resümee ziehe, habe ich also ein riesengroßes Glück gehabt und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Ne? Ja, natürlich. Das ist natürlich besonders schön an deiner Geschichte. Wie lange wird die Niere halten, um es mal so ganz einfach auszudrücken? Ist schwierig. Es kann vielleicht sein, durch einen blöden Umstand, eine Infektion, eine Abstoßung, eine chronische, das kann passieren. Es kann sein, dass die Niere eventuell schon nach einem halben Jahr abgestoßen wird oder gar nicht angenommen wird in der Klinik. Das kann auch passieren. Aber das ist bei dir ja nicht der Fall gewesen. Nein, und ich kenne auch viele Leute, ich hatte mich damals mal in einer Selbsthilfegruppe engagiert, die sind also mittlerweile schon über 20 Jahre transplantiert. Ja, es gibt so Geschichten, das ist in der Tat wahr. Ja, ich kenne viele, also es sind keine Einzelfälle, ich kenne viele. Ne? Also möge diese Niere sehr, sehr, sehr lange halten bei dir und bei deiner Freundin Peter. Ja. Schöne Geschichte, schön, dass du angerufen hast und Gruß, herzlich deine Liebste von uns und wir wünschen viel Glück und alles Gute weiterhin. Ja, danke Dorian. Alles Gute. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 1.35 Uhr haben wir und unser Thema heute Nacht heißt Glücksmenschen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die Glück gehabt haben, großes Glück gehabt haben und dafür vielleicht auch sehr dankbar sind. Glück kann man haben, indem man im Lotto gewinnt. Glück kann man haben, indem man gesund wird nach einer schweren Erkrankung. Glück kann man haben, wenn man einen schweren Unfall hatte und unbeschadet da rausgekommen ist. Oder man kann auch Glück haben, indem man eine sehr schwere Lebenskrise überwindet und es einem dann danach wieder gut geht. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet uns domian@wdr.de. Hier ist Christoph und Christoph ist 74. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Herr Domian. Ja, Herr Christoph. Hören Sie mich? Ich höre Sie sehr gut, ja. Wunderbar. Ja, meine Geschichte liegt sehr lange zurück. Als Student, 55, 56, war in München eine Lotterie zum Wiederaufbau des Nationaltheaters und da hatten sie 10 Kleinwagen aufgebaut. Und das Prinzip der Lose war so, dass es immer fortlaufend verkauft wurde, immer 200.000 gab es ein Auto. Was für Autos waren das damals? Kleinwagen. Ja, was für die Isetta, Gogomobil, Pianos, Sie sind zu jung, um das zu kennen. Nein, nein, nein, nein. Ich erinnere mich an Gogomobil, kann ich mich noch gut erinnern. Das also ist noch einigermaßen bekannt. Ja, ja, genau, ja, ja. Ja, und wir haben also beim Umsteigen von der Technischen Hochschule auf dem Stachus aus dem Papierkorb vom Boden die ganzen Lose gesammelt, die Leute weggeworfen haben, weil sie an die Nummern nicht die Geduld hatten oder es nicht verstanden haben. Und haben innerhalb einer Woche haben wir dann 2.300 Lose gesammelt. Und saßen dann zu Hause, haben die sortiert nach den ersten 2 Stellen. Ja. Und ich sagte zu meinem Freund, wir haben jetzt eine Chance 1:70, das ist gemessen an Lotto immens gut. Immens gut, aber ja. Stell dir einen Kasten vor, jedes 70. Los, das ist nur unseres, wir hören auf. Und dann haben wir zu spät aufgehört und haben das Auto gewonnen. Und das war schon mal lustig. Ihr habt das Auto gewonnen dann? Ja, wir haben Gogomobil gewonnen. Das Gogomobil? Ein Jahr lang. Bitte? Das Gogomobil gewonnen, ja. Das war damals du hast sogar einen Wert von ungefähr... Gogomobil kostete damals 2.775 und die Heizung kostete 100 extra. Und wenn man keine Heizung wollte, musste man für den Ausbau 50 D-Mark bezahlen. Ah. Das war ein tolles Modell. Ja. Das war da wahrscheinlich für euch junge Kerle damals eine Bombensache. Ja, wunderbar. Also ich war extrem arm und das war also sehr schön. Ja. Und dann kam ein kleiner Gag dazu. Wir wollten natürlich bei unseren Freundinnen angeben in Norddeutschland, wo wir herkamen. Ja. Und ging zur Lotterieverwaltung und sagten, wir möchten das Auto haben. Nein, das geht nicht. Es muss bis Februar zur Werbung stehen bleiben. Das war so Weihnachten. Aha. Und unlogisch und dynamisch, wie die Jugend so ist, sind wir dann einfach zum alten Glas gefahren. Glas war der Chef von der Firma, die das Gogomobil gebaut hat. Heute ist das BMW in Dingolfing. Ja. Und haben es halt durchgewühlt bis zum Chef und haben gesagt, die geben uns unser Auto nicht. Wir hätten gern ein Auto von ihnen. Und wir kriegen am selben Tag ein Auto, freie Farbwahl, Tank voll, 50 D-Mark noch, ja, und hatten unser Auto. Das Teil 1 der Geschichte. Und Teil 2, ein Jahr später, dieselbe Geschichte wieder aus Papierkörben von Passanten, aber im Wesentlichen vom Boden in Papierkörben, Lose gesammelt, diesmal 3.500, auch nur innerhalb einer Woche. Dann haben wir wieder ein Gogomobil gewonnen. Und das ist eigentlich das Ungewöhnliche an der Geschichte. In der Tat. Lassen Sie mich nochmal fragen. Was ich nicht richtig verstehe, ist, dass die Leute, die das Los gekauft haben, warum haben die nicht gesehen, das ist das richtige Los, ich habe gewonnen? Naja, den Gewinn hat man ja erst nach 6 bis 8 Wochen gesehen. Der Gewinn war ja zahlenbedingt, es wurde eine Serie verkauft von 0 bis 200.000 und als die verkauft wurde, wurde dann eine Zahl ausgelost. Ach so, viele Leute ach so. Haben nicht die Geduld gehabt. Ich verstehe. Ja. Und die haben ja später das System umgestellt und haben das war insgesamt 1 Million Lose und haben die durcheinander sortiert verkauft. Ja. Und als wir anfingen, hatten wir noch das Glück, dass es seriell verkauft wurde. Ja, in der Zeit war man 8 Wochen lang nur von 0 bis 200.000 verkauft. In der Zeit war man noch nicht so gewandt in Sachen Lotterien. Ja, ne? Das war lustig. Beim zweiten Mal fing die Lustverkäuferin schon an, wenn wir an die Parkierraum auftauchten, zu sagen, hier kommen die glücklichen Gewinner vom Vorjahr. Also zweimal ein Gogomobil gewonnen. Zweimal ein Gogomobil. Beim zweiten Mal ein Gogo Coupé, das war so eine Schrumpfkopie von einem italienischen Auto mit so einem dreieckigen Kühlergrill. Das heißt, haben wir dann eine Rente verkauft. Das war, ihr wart ja zwei Freunde. Ja. Und du hast. Und dann fand eine wundersame Verwandlung statt. Ich habe dann, wir haben das Geld geteilt von dem Verkauf. Mhm. Mein Freund hat sich einen alten DKW Cabrio 234 gekauft. Mhm. Ich habe das Gogo-Mobil gefahren. Mhm. Und dann habe ich das Gogo-Mobil durch einen Zufall umgewandelt. Da fuhr einer vorbei an meinem Haus. Ein alter BMW 327. Mhm. So ähnlich wie ein Bugatti. Nicht ganz so teuer, aber mhm. ähnlich schön. Lange Kotflügel, Lederriemen, Cabrio. Und das habe ich dann gekauft und gegen das Gogo-Mobil getauscht. Das heißt, beide Gogos haben sich in Oldtimer verwandelt. Ich höre daraus eine gewisse Affinität und einen Spaß und eine Leidenschaft zu Autos. Stimmt das? Ja, aber jetzt ist längst alles vorbei. Ich bin jetzt ja nach Österreich gezogen, in Wien. Ja. Und hatte große Schwierigkeiten, überhaupt durchzukommen. Nur mit einem gewissen Trick bin ich überhaupt durchgekommen zu dir. Ach so, und jetzt ja. Jetzt habe ich gar kein Auto mehr. Warst du zufällig, ich sag's mal du, wir schwanken mit dem Sie ja, und klein, du, warst du zufällig beruflich später auch dann in der Automobilbranche tätig? Nein, ich Nein. war in der Computerbranche. Ah so, ah ja. Und ja. heute fährst du im schönen Wien kein Auto mehr? Nein, nein, Wien hat wunderbaren öffentlichen Nahverkehr und Schlagfahrt. Ja. Das kann ich verstehen. Ja, tolle Geschichte, Christoph. Schon. Ja, danke, dass du angerufen hast. Schöne ja. Geschichte. Alles Gute und schöne Grüße nach Wien. Zeitversetzt. Das ist lustig, das ist leicht zeitversetzt, dein Ton. Ja, genau. Wenn du im Fernsehen siehst, das ist zeitversetzt durch den ja. Satelliten, das ist irgendwie verzögert sich so ein bisschen. So, ja. ja. Okay. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Jo. Tschüss. Ein Anrufer aus Wien. Das ist schön. Und hier ist Conny und Conny ist 48. Guten Morgen, Conny. Guten Morgen. Domian. Glücksmenschen, Conny. Oh ja, und frag mich wie. Oh ja, dann bin ich gespannt. Erzähl mal. Ja, ich habe nach 31 Jahren meinen Sohn kennengelernt, den ich als Säugling zur Adoption freigeben musste. Warum musstest du ihn freigeben? Weil meine Eltern das so beschlossen haben. Wie alt warst du da? Ich war damals 16. Hm. Und die Begründung meiner Eltern war, weil mein Bruder ein Jahr vorher bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, sie würden das nervlich nicht durchhalten. Wenn da noch jetzt ein Baby wäre. Wenn da noch ein Baby wäre. So, mit mir wurde eigentlich großartig nicht darüber geredet. Übrigens, es war einfach eine beschlossene Sache. Komische Begründung, ne? Eine ganz komische Begründung, mhm. die ich bis heute nicht verstehe. Ja. Und was eine noch komischere Sache ist, man hat sich Hilfe gesucht damals bei Pro Familia. Gab es das damals schon? Das gab es damals mhm. schon. Und es wurde uns da der Rat gegeben, nachdem meine Mutter frug, was erzähle ich den Nachbarn, was erzähle ich denn der Verwandtschaft, wo das Kind wäre, sagen sie doch einfach, das Kind wäre totgeboren. Na, also das Pro Familia heute aber besser. Ganz so was genau. sagen die heute nicht mehr. Ganz genau. Also das hat man uns auch gesagt jetzt bei unserem ersten Treffen, also von mir und meinem Sohn, mhm. dass es solche Umstände heute nicht mehr geben würde. Wer war denn damals der Vater? Oder wer ist der Vater? Das sage ich nicht. Nein, sagst du. Nein, ich will ja keinen Namen wissen. War es ein Freund von dir? Das oder? War mein Freund, mit dem ich 14 Monate zusammen war, ja. ja. Mhm. Und es gab wahrscheinlich Riesenärger zu Hause? Dass es gab Riesenärger zu Hause. Es hatte sich relativ schnell beruhigt, weil man ja beschlossen hatte, hier das Kind wird weggegeben. Mhm. Und es wussten außer meinen Eltern und meinem jetzigen Mann, das habe ich ihm erzählt, bevor wir heirateten, ja. keiner, dass das Kind überhaupt lebt. Ach, der Erzeuger des Kindes wusste auch das nicht, nein. Und der wusste das damals auch nicht, dass du schwanger bist. Doch, dass ich schwanger bin schon, aber es wurde ihm halt erzählt, dass das Kind tot geboren ist, ja. Mhm. Du hast das Kind geboren damals? Ja. Hast du es dann gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe allen Mut zusammengefasst und habe gefragt, wie ich es verhindern könnte, das Kind zu sehen. Man hat mir dann, sagen wir mal, sofort nach der Geburt eine ganz kurze Narkose gegeben von 20 Minuten. Nur damit du das Kind nicht siehst? Damit ich das Kind nicht sehe, weil das hätte ich nicht verkraftet. Ist das krass. Das war wirklich der Hammer. Ich habe das auch, kann man sagen, nie irgendwie richtig verkraftet. Ich habe dann versucht, ihn einmal zu suchen, als er 18 war. Lass mich nochmal kurz fragen mit der Geburt. Das Kind war geboren, hast du es noch kurz schreien hören? Nein, gar nein, nicht. Nein. Also quasi das Kind war draußen und man hat dich sofort in eine Narkose versetzt. Man hat mir gesagt, das geht erst kurz nach der Geburt. Man hat dann gerufen, Augen zu. Mhm. Und in dem Moment kann man sagen, kam dann auch schon die Narkose. Also ich habe dann das Kind weder gesehen noch gehört. Und dann bist du irgendwann, vielleicht eine halbe Stunde später, aus der Narkose aufgewacht. Mhm. Und wie war dir da zumute? Ja, Hundeelend. Du lagst irgendwo in einem Hundeelend. Zimmer. Du musst dir vorstellen, Domian, ich war 16, ich war alleine. Furchtbar. Ich wollte dieses Kind eigentlich, sagen wir jetzt mal, ich habe das Kind geliebt. Mhm. Ich habe es bis immer, bis heute zu, nie vergessen gehabt oder irgendwie was. Mhm. Das war also schon Elend. Und vor allen Dingen das ganz Schlimme, du konntest mit keinem reden, weil ja alle der Meinung waren, das Grauenhaft. Kind ist halt tot. Grauenhaft. Auch genau. Nur so eine dich zu einer Lüge dann zu zwingen. Ja. Grauenhaft. So, ja. Jetzt erzähl. Du hattest mal zwischendurch versucht, ihn zu suchen. Mhm. Als er 18 war, habe ich das versucht. Mir sind aber da die Hände gebunden gewesen. Angeblich dient das dem Schutz des Kindes. Mhm. Es gäbe ganz schlimme Fälle. Okay, ich habe mich nie als schlimmen Fall gesehen, aber mir waren halt wirklich die Hände gebunden. Das Einzige, was man mir halt wohl damals gesagt hat, man hatte die Familie dann doch nochmal besucht, dass er sein Abitur macht, dass es ihm gut geht, dass er Einzelkind geblieben ist und dass er halt nie das Verlangen gehabt hätte, mich kennenzulernen. So, wie was ich aber heute weiß, ist, dass er schon öfter darüber nachgedacht hatte. Mhm. Hat dich wieder belogen. Ja, okay. Wie kam es dann jetzt nach 31 Jahren zu der Begegnung? Das war der absolute Zufall. Ich hatte eine Herz-OP im November letzten Jahres. Ja. Ich bekam eine neue Herzklappe. Ich habe von Geburt an eine falsche Aortenklappe, die nur 2 Segel hat. Normalerweise hat die 3. Mhm. Da ich aber auch Jahre vorher schon einen Gehirntumor hatte, wusste man, dass ich nach dieser künstlichen Herzklappe Marcumar einnehmen muss, hatte aber irgendwo meinen Tumor nach hinten geschoben. Es fiel den dann kurz vor der OP ein, wollten dann noch einige Untersuchungen machen und schickten mich dann nochmal 4 Tage nach Hause. Ja. Und an dem Tag, als ich nach Hause kam, lag Post im Briefkasten, dass mein Sohn mich sucht. So richtig, wie man sagt, es gibt keine Zufälle. Allerdings. Eine OP musste verschoben werden, damit mich dieser Brief erreicht, ne? Na gut, aber du hättest den Brief ja auch bekommen, wenn die Operation durchgezogen worden wäre. Ja, das schon, aber dann wäre er wahrscheinlich wochenlang hier liegen gewesen. Ja, natürlich. Das weiß ich natürlich nicht. Und was steht in dem Brief drin? Ja, halt nur, dass das Jugendamt ein Gespräch mit mir führen wollte in einer persönlichen Angelegenheit. Ich habe mich sofort mit denen in Verbindung gesetzt, habe halt gesagt hier, dass ich jetzt eine OP und eine Reha vor mir habe, dass sie meinen Sohn bitte informieren sollten. Mhm. Ja, und dann kam deine Sendung am 9.2. dieses Jahres. Ich habe Angst vor diesem Tag. Ja. Wir haben meinen Sohn und ich beide geguckt in ganz verschiedenen Städten, weil wir haben uns am 10.2. dann zum ersten Mal getroffen. Du bist also irgendwie ein Leitfaden in unserem Leben. Ja, und seitdem verstehen wir beide uns super. Wie und wo habt ihr euch dann getroffen? Auf dem Jugendamt. Auf dem Jugendamt? Ja, wir haben uns auf dem Jugendamt kennengelernt, obwohl er damals schon 31 war. Du hattest auch kein Foto von ihm, gar nichts, ne? Gar nichts. Wie ist denn dann der aller, das interessiert mich immer so sehr bei solchen Geschichten, wenn man zum ersten Mal dem Jungen und dem eigenen Kind ins Auge schaut. Was ist das für ein Gefühl? Das kannst du nicht beschreiben, Domian. Das ist einfach der absolute Hammer. Ich kann es nicht beschreiben. Vor allen Dingen das Tolle daran ist, wir zwei sehen aus wie eineige Zwillinge. Also wenn wir aneinander vorbeigelaufen wären, wir hätten uns kennen müssen. Das ist echt der Hammer. Du strahlst schon, während du sprichst. Ja, ich strahle auch, während ich spreche. Das sagen mir alle. Daraus höre ich, dass ihr guten Kontakt jetzt habt. Ja. Super, wir haben uns eben sogar noch getroffen, ja. Wohnt ihr in der Nähe? Nein, ich wohne in Aachen, er wohnt in Köln. Naja gut, das geht ja noch. Das geht Das ist nicht noch, so weit auseinander. Mhm, Was hat er denn so über dich gedacht? Was waren denn seine Vorstellungen? Warum hat meine Mutter mich weggegeben? Eigentlich hat er großartig nie drüber nachgedacht. Er hat bei der Suche auch erst erfahren, dass ich damals erst 16 war. Mhm. Es hat ihn natürlich dann auch schon mal so interessiert, wie er sagt hier, was waren die Gründe, aber er sagt großartig drüber nachgedacht nicht. Sagt, ich wollte eigentlich einfach nur alles auf mich zukommen lassen. Mhm. Hatte er es denn bei den Adoptiveltern gut? Ja, super gut, bis heute. Sind die einverstanden mit dem Kontakt? Sie wissen, dass wir Kontakt haben, ich habe es aber selber noch nicht kennengelernt. Ja? Ja. Mhm. Er hat doch sicherlich auch nach seinem Vater gefragt. Ich habe ihm von seinem Vater erzählt. Was heißt erzählt? Ich habe ihm gesagt, dass ich damals beim Jugendamt angeben musste, durch Beratung vom Jugendamt bei einer anderen Person dann halt, dass der Vater unbekannt ist, weil er 18 war und hätte sonst das Erstadoptionsrecht gehabt. So, da der Vater aber der Meinung ist, das Kind ist tot, ich gesagt, wenn du ihn unbedingt kennenlernen möchtest, werde ich das irgendwie auch noch in Ordnung bringen. Das heißt, du weißt, wo er lebt und ja. ob er noch lebt, das weißt du? Ja, ja. Das weiß ich alles, ja. Und, aber du hast so keinen Kontakt zu diesem Mann? Nein, nein. Gar nicht mehr. Den habe ich auch nicht mehr gesehen, auch schon während der Schwangerschaft nicht mehr. Und habe ihm halt gesagt, dass sein Vater nicht unbekannt ist. Mhm. Und wenn er Interesse hätte, dann würde ich das irgendwie regeln. Aber er meinte zu mir, eigentlich hätte ihn das nie interessiert. Ja. Und es ist ihm wichtiger, dass wir uns verstehen. Und wie gesagt, Wir haben ein Bombenverhältnis. Es ist einfach nur toll. Vielleicht irgendwann später nochmal. Könnte sein. Ja. Also was ich wohl gemacht habe, weil das habe ich ihm halt gesagt. Ich meine, wie gesagt, ich habe eben schon ein paar Mal erklärt, ich hatte einige Vorerkrankungen. Ich weiß ja auch nicht, wie alt ich werde. Und ich habe einen Brief hinterlegt, wo alles drinsteht, damit er... Hast dann du mal irgendwann Bescheid weiß. Genau. Ja. Hast du denn noch weitere Kinder? Ich habe noch zwei Kinder. Ja. Und ich habe meinen zweiten Sohn auch genauso genannt, wie ich meinen ersten Sohn, den ich nicht haben durfte. Wie der hieß. Ich wusste halt, wie er hieß. Ach so. Jetzt hast du zwei Söhne mit dem gleichen Namen. Zwei Söhne mit dem gleichen Namen. Der eine wird wohl mit K geschrieben, der andere mit C. Lass mich raten, Carsten? Nein? Mark. Mark, ah, genau. Verstehe. Genau. Eine Frage noch zum Schluss, Conny. Ja? Bist du nicht so im Nachhinein wahnsinnig wütend auf deine Eltern? Ja, sagen wir mal, Wut ist immer zwischendurch aufgekommen, ist sehr viel aufgekommen, vor allen Dingen auch nach der Suche damals, als mir die Hände gebunden waren. Mhm. Es ist auch mittlerweile so, das war der absolute Hammer, als mein Vater dann erfahren hat, dass ich meine Mutter lebt nicht mehr, meine Mutter ist tot, und als mein Vater dann erfahren hat, dass ich mich mit meinem Sohn getroffen habe, da hat er doch ganz einfach behauptet, ja, er wäre auch 30 Jahre lang belogen worden, er wäre auch der Meinung gewesen, das Kind sei tot. Und das stimmt überhaupt nicht. Ach, überhaupt nicht. Meine Mutter hat nie einen Führerschein gehabt, die haben mich zum Krankenhaus gefahren, die haben mich geholt, er war mit bei Pro Familia. Er will es sich schönreden. Aber wir haben auch keinen Kontakt mehr, und ich sag dir ganz ehrlich, Domian, der Kontakt zu meinem Sohn ist mir wesentlich lieber. Ich freue mich riesig über dein Glück, über euer Glück. Ja, danke. Dann grüß ihn schön von mir. Er kennt uns dann ja hier auch, unsere Sendung offensichtlich, wie du gerade schon erzählt hast. Fenster. Toll, dass ihr euch gefunden habt. Dankeschön. Alles Gute und alles Liebe. Und mach weiter so, Domian. Sehr gerne, Conny. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Oh, jetzt bin ich aber ganz stolz und ganz geehrt. Die nächste Anruferin ist 90 Jahre alt. Hallo Steffi. Ja. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Mhm. Darf ich du sagen? Ja, natürlich. Das ist schön, das freut mich. Du sagst auch, dass du ein Glückskind bist, ein Glücksmensch? Ja. Warum? Ja, weil ich den Tsunami so gut überlebt habe. Den Tsunami? Ja, ich war in Sri Lanka. Ja. Das war 2004, wie es die vielen Toten gegeben hat. Genau, das war 2004, diese furchtbare Katastrophe. Ja, und da war ich unmittelbar am Strand. Ja. Also das in einem ganz kleinen Hotel, da war ich zum vierten Mal. Mhm. Und zwar hat mich seinerzeit das gereizt. Ich habe aus dem Katalog das kleine Hotel rausgesucht, und da hieß es, das Hotel besticht durch seine Sauberkeit. Österreichische Führung. Sehr gut. Da haben wir gedacht, ja, da kann ich wenigstens doch mit jemandem gegebenenfalls reden. Die Frau vom Besitzer war eine Oberösterreicherin. Ja. Und da habe ich eben dann auch sehr viel erfahren über Bräuche und so weiter. Ja. Also ich war richtig gern dort. Ich war mal mit meinem Mann dort, und ich war das erste Mal in Sri Lanka überhaupt, wie ich auf Weltreise war, weil ich zweimal auf Weltreise hingekommen bin. Und da hat mich diese Insel so fasziniert, dass ich eben hin wollte. Verstehe. Aber da warst du alleine dann. Ich verbringe ich sonst normal immer in der Türkei. Ah, ich verstehe. Und da habe ich im Hotel eine Journalistin kennengelernt. Mhm. Und die hat sich interessiert für mein Leben. Und nachdem ich eigentlich ziemlich viel erlebt habe, wollte sie ein Buch darüber schreiben. Ja. Und dann haben wir uns entschlossen, nach Sri Lanka zu fliegen. Sind dann mit der Air Lanka rübergeflogen. Ja. Weil die komfortabler ist als eben so eine Chartermaschine, weil man ist ja praktisch 12 Stunden dauert der Flug. Ja, genau. Das ist weit. Und, ja. Ja. Und wie hast du denn dann den Tsunami erlebt? Das Hotel war in einem kleinen Fischerdorf. Und in der Früh, wir sind an dem Tag, wir haben uns immer um 10 Uhr zum Frühstück getroffen. Ja. Und an dem Tag haben wir ausgemacht, früher uns zu treffen, weil ein Schmuckhändler kommen sollte. Wir haben beide keinen Schmuck mitgenommen, weil wir wollten uns dort Steine kaufen. Oh, okay. Und wir wussten, dass er an dem Tag kommt, ja, aber nicht um welche Zeit. Ja. Dass er halt am Vormittag kommt. Und um ihn ja nicht zu versäumen, sind wir immer eine Stunde früher kommen und das war unser Glück, weil alles aus unserem Zimmer hat's ja weggeschwemmt. So. Das hat's halbe Haus hat's weggetragen. Das heißt, wenn der Schmuckhändler und nicht gekommen wäre. Ich habe gerade ein Fax gelesen, das ich von meiner Enkelin gekriegt habe. Mhm. Und dann ging das los. Und das war immer in drei Phasen. Du hast das und Wasser gesehen. Du kamst zuerst bis zum Frühstücksraum, dann hat sich das zurückgezogen, ja, und dann kam es, dass es ungefähr bis zum Knie ging, mhm, und dann kam die ganz große, wieder zurückgezogen, dann die ganz große Welle. Und das konnte man ja alles nicht wissen. Die Gäste sind alle gleich davon gelaufen, wie das bis zum Knie gegangen ist, mhm, bis mhm, auf eine Norwegerin, die geblieben ist, die ist in so buddhistische Kreise kommen hat und hat den ganzen Tag immer meditiert und mhm, so weiter und die hat sich eingebildet, sie kann mit der Kraft ihrer Hände diese mhm, Wellen abhalten. Ist sie gestorben? Und ich bin nicht gleich weggegangen, weil das Wasser war warm und ich war im Badeanzug und mit Sandalen und das hat mich gar nicht gestört. Mhm. Und die große Welle, die hat mich dann eben zur Mauer hinkaut. Das hat mich dann das Knie gekostet, ist dann in Deutschland in der Uniklinik, habe ich ein neues Knie reingekriegt. Das habe aber da keinerlei das heißt, Beschwerden. Das heißt, Steffi, du bist dem Tod wirklich. Die Schwierigkeit war eigentlich aus dem Haus rauszukommen, denn die Haustüre ging nach innen auf und die Welle hat die große hat die Türe zugedrückt und mhm, die haben wir nicht aufgebracht. Mhm. Mhm. Und ich werde nie vergessen, neben mir war ein ganz großes, massives Bücherregal voll mit Büchern. Ja. Und wie als wenn es bloß eine Zündholzschachtel wäre, so hat es das mhm, neben mir rausgeschwemmt. Mhm. Und wir hatten insofern Glück, weil die hatten außer dem kleinen Hotel noch ein Bürohaus. Mhm. Und das Bürohaus war etwas weiter weg. Und bis dorthin sind wir. Und da waren wir dann 5 Stunden auf dem Flachdach rum, ja, weil das hat sich in regelmäßigen Abständen, so ungefähr in 20 Minuten, hat sich das immer wiederholt. Mhm. Und immer in diesen drei Phasen. Mhm. Erst ja, wenig, dann viel. Und der Jüngste, also gleich nach dem ersten Mal sind die Jungen nochmal ins Hotel reingegangen mhm, und mich haben sie aber nicht reingehen lassen, weil damals war ich ja auch schon 82 ja, und dann ja, haben sie gesagt, solltest nochmal kommen, so kannst du nicht so schnell laufen wie wir. Ich darf mal eben unterbrechen, Steffi. Darf ich mal unterbrechen? Ich habe einen Stuhl mitgebracht. Ich war die Einzige, die dann auf diesem Flachdach oben auf einem Stuhl sitzen hab können. Mhm. Und der Hotelier, der hatte natürlich ein Handy und hat die Polizei verständigt, dass wir da auf dem Dach oben sind. Und man hat uns versprochen, dass wir mit dem Hubschrauber geholt werden. Mhm. Aber der Hubschrauber ist immer wieder bei uns oben vorbei, ganz langsam vorbei und hat uns einfach nicht gesehen. Und Toten habe ich Gott sei Dank keinen gesehen, weil der junge Mann, der mir den Stuhl mitgebracht hat, hat ja, den Stuhl dann in die Mitte von dem Flachdach hin ja, und hat gesagt, so und jetzt setz dich da her und rührst dich nicht. Ah, ja. Ich habe am Tod habe ich so ein kleines Singalesenkind gehabt ja, und Ich habe gedacht, naja, ein schöner Tod ist nicht erwartet. Steffi, ich muss jetzt mal unterbrechen. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich der Funk komme. Und später bin ich drauf gekommen, dass die anderen auch nicht. Ich glaube, wir müssen die Steffi erstmal leise rausblenden. Sie scheint mich nicht zu verstehen. Ich finde es ganz großartig, dass sie angerufen hat. Sie ist 90 Jahre alt und hat das so toll erzählt. Schade, dass wir nicht richtig miteinander reden konnten. Irgendwas stimmte mit der Rückleitung nicht. Das war's für heute in der Technik. Tobias Linke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann mit einer freien und offenen Themennacht. Gute Nacht. Tschüss.